An die Freunde von Friedrich von Schiller. Lieben Freunde, es gab schönere Zeiten als die unsern, das ist nicht zu streiten, und ein edler Volk hat einst gelebt. Könnte die Geschichte davon schweigen, tausend Steine würden redend Zeugen, die man aus dem Schoß der Erde gräbt. Doch es ist dahin, es ist verschwunden, dieses hochbegünstigte Geschlecht. Wir leben, unser sind die Stunden, und der Lebende hat Recht. Freunde, es gibt glücklichere Zonen als das Land, worin wir leidlich wohnen, wie der weitgereiste Wanderer spricht. Aber hat Natur uns viel entzogen, war die Kunst uns freundlich doch gewogen, unser Herz erwarmt an ihrem Licht. Will der Lorbeer hier sich nicht gewöhnen, wird die Myrte unsers Winters Raub grünet doch, die Schläfe zu bekrönen, uns der Rebe muntres Laub. Wohl von größerm Leben mag es rauschen, wo vier Welten ihre Schätze tauschen, an der Themse, auf dem Markt der Welt. Tausend Schiffe landen an und gehen, da ist jedes Köstliche zu sehen, und es herrscht der Erde Gott, das Geld. Aber nicht im trüben Schlamm der Bäche, der von wilden Regengüssen schwillt, auf des stillen Baches ebner Fläche spiegelt sich das Sonnenbild. Prächtiger als wir in unserm Norden wohnt der Bettler an der Engelspforten, denn er sieht das ewig einz'ge Rom. Ihn umgibt der Schönheit Glanzgewimmel, und ein zweiter Himmel in den Himmel steigt Sankt Peters wunderbarer Dom. Aber Rom in allem seinem Glanze ist ein Grab nur der Vergangenheit, Leben duftet nur die frische Pflanze, die die grüne Stunde streut. Größeres mag sich anderswo begeben als bei uns in unserm kleinen Leben. Neues hat die Sonne nie gesehen. Sehen wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll, still an uns vorübergehen. Alles wiederholt sich nur im Leben, ewig jung ist nur die Fantasie. Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie.